CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte vom Jahr 0 bis 200 nach Christus. Das Römische Imperium ist das politische Zentrum Europas. Mächtige Kaiser regieren hier und halten die Zügel der Macht fest in ihren Händen. Wohlhabende Bürger schwelgen im Luxus. Nichts kann wertvoll und teuer genug sein, um ihren Ansprüchen zu genügen. Vor allem Seide, der edle Stoff aus Asien, hat es den reichen Römern angetan. Tausende von Kilometern wird dieses wertvolle Tuch aus China bis nach Europa gebracht. Auf einem Weg, der durch Wüsten und Gebirge führt. Als Seidenstraße wird diese Handelsroute in die Geschichte eingehen. Doch nicht alle Völker streben nach Reichtum und Luxus. Nördlich des Römischen Imperiums breiten sich die Germanen aus, deren Art zu leben in einem deutlichen Widerspruch zur römischen Lebensart steht. Aber nicht nur die Germanen grenzen sich von den Römern ab. Ganz langsam beginnt es auch mitten in einem Teil des römischen Herrschaftsgebietes zu brodeln. In Judäa macht ein Wanderprediger namens Jesus auf sich aufmerksam und schafft es, die Menschen für sich und seinen Glauben zu begeistern. Welch einen Widerspruch bildet diese neue Ein-Gott-Religion zur römischen Staatsreligion mit der Verherrlichung mehrerer Götter und des gottgleichen Kaisers. Doch beginnen wir unsere Reise durch die ersten beiden Jahrhunderte nach Christus in Rom. Zu Beginn des ersten Jahrhunderts nach Christus ist Rom unangefochtene Weltmacht. Nach Jahrhunderten kriegerischer Auseinandersetzungen, die immer wieder eine Bedrohung für das römische Kernland selbst darstellten, nach Jahrzehnten innenpolitischer Wirren und blutiger Bürgerkriege ist das Römische Reich in eine Phase äußeren Friedens und innerer Stabilität eingetreten. Militärische Konflikte gibt es nur noch an der Peripherie des riesigen Reiches, in Germanien etwa, auf dem Balkan oder im Kaukasus. Alle politische Macht liegt seit Augustus in den Händen eines Mannes, des Kaisers. Die einst so bedeutenden Senatoren haben ihren Einfluss verloren. Das einfache Volk will von Politik nichts mehr wissen. Während der Imperator und eine dünne Oberschicht ein Leben in Pracht und Luxus führen, haust die Masse der Römer in armseligen Verhältnissen. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen öffentliche Wohltaten sowie eine Unterhaltungsindustrie, die wohl erst wieder im Amerika des 20. Jahrhunderts ihresgleichen finden wird.